Begrüßen möchten wir Sie nun zu Kieselasche, einem Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück des frankokanadischen Künstlers und Dramatikers Daniel Danis. Das Stück des 1962 geborenen Autors wurde 1992 zu einem Wettbewerb bei Radio France eingereicht und mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Ein Jahr später wurde es im kanadischen Montreal zum besten Originaltheaterstück gekürt. Inzwischen sind an die 10 Bühnenwerke von Danis veröffentlicht. Die erfolgreichsten, Kieselasche und das Lied vom Sarg Sager, gehören mittlerweile auch zum Repertoire vieler deutschsprachiger Bühnen. Die meist monologisch angelegten Stücke des Franco-Kanadiers strahlen etwas Archaisches, manchmal auch Metaphysisches aus. Dimensionen, die im alltäglichen Leben keinen Platz haben. Dazu befragt, wies der Autor einmal auf den besonderen Einfluss der in Quebec gesprochenen französischen Sprache hin. Sie sei, so erklärte Danis, tief im Konkreten verwurzelt und enthalte dazu, ganz im Unterschied zum heutigen Frankreich, noch viele alte poetische Worte, die für ihn als Dramatiker zugleich großartige Bildquellen für seine Stücke darstellten. Kieselasche, nach dem Bühnenstück Cendre de Caillou von Daniel Danis. Aus dem kanadischen Französisch von Andreas Jandl und Christine Pettinger. Totentanz. Wir waren gerade dabei, die alte Thibaudot zu massakrieren. Wir hatten unsere 4 Lampen auf die Bierkästen gestellt. Ich war besoffen. Tanzt! Tanzt! Wir waren zu 5. Immer die gleichen 5. Clavaux, Dédé, Grenouille und ich. Ja, und der mit der alten Thibaudot tanzt. Coco. Die dumme Schlampe hatte Scheiße erzählt über Clavaux und Coco. Dass die beiden Drogen an ihren Neffen vertickt hätten. Die Bullen machten Theater. Sie haben etwas Koks und Hasch gefunden. Eigentlich haben die Kleinen mit Drogen nicht viel im Hut. Wir starten lieber ein paar gute Aktionen. So wie mit der Thibaudot. Tanze nicht so eng, Coco, du erstickst noch. Ich hielt die Tote im Arm. Ungefähr so. Ich flüstere ihr Gedichte ins Ohr. Auch ihre Würmer sollen ihren Spaß haben. Komm, Flagot, tanz mit mir. Flagot, komm her. Ich zeig dir meine Brüste, Flagot. Zur Hälfte. Guck, da steht's. Kadaver. Wenn ich mit jemand schlafe, klebe ich ein Pflaster drüber. Niemand schläft gern mit einer Leiche. Ich zeig sie dir, Flagot. Abends muss ich manchmal einfach mit jemand reden. Bleib bei mir, bis die Sonne aufgeht. Das Tattoo, das hat mir mein Vater gemacht, als ich 3 war. Am Tag drauf schenkte er mir ein Medaillon. Mit der heiligen Jungfrau auf der einen und dem heiligen Josef auf der anderen Seite. Ein Medaillon aus geschlagenem Kupfer. Shirley, hast du gesehen? Bei den Chaussees brennt Licht. Sie haben es verkaufen können. Weißt du an wen? Sicher schon 7 Jahre, dass das Haus leer steht. Wahrscheinlich Fremde. Ich schaute rüber zum Haus, wo Licht brannte. Mitten in der Nacht. Ich sagte mir, Scheißwelt. Ein Heimathafen. Vor 7 Jahren war ich 33. Frau verloren, Kopf verloren. Als meine Frau starb, war es Mai. 3 Monate schon zogen wir umher, meine Tochter Pascal und ich. Den ganzen Sommer lang haben wir uns nette Ecken angeguckt. Am 18. August nehme ich die Ausfahrt zur Ramon de Portneuf, nicht weit von Quebec. Hier sehe ich die blühenden Landschaften aus den Sommern meiner Kindheit wieder. Nochmal bei Null anfangen, auf unberührtem Boden. Am gleichen Nachmittag spazierten wir durch das kleine Städtchen. 23.000 Einwohner. Ungefähr 5 Minuten außerhalb. Zu verkaufen. Ein Haus, ein riesiges Grundstück mit kleinem Gehöft und Garage. Vor dem Haus auf der anderen Seite vom Schotterweg Ein Fluss. Der Steinfluss. Es war das letzte Mal, dass wir im Hotel schliefen. Wir haben uns das Grundstück der Fissés gekauft. In Quebec holten wir neue Möbel. Sogar einige Raritäten, die wir auf dem Flohmarkt gefunden hatten. Am 23. August war alles einzugsfertig. Ich lasse mir ein Bad ein. Ab morgen richten wir uns ein. Ich werde hier schuften bis zum Umfallen. Am Tag des Einzugs war Pascals Geburtstag. 11 Jahre. Am Tage ihrer Geburt dachte ich, ein kleines Püppchen, das man vor allen Gefahren schützen muss, bis es groß ist. Man fühlt sich unbesiegbar. An diesem 23. August, an dem sie 11 wird, presse ich mir in der Wanne die Hände vors Gesicht, um sie nicht zu wecken mit meinem Geheule. Innenwäsche. Es gibt so viel zu tun auf dem Grundstück. Alles muss neu gemacht werden. Die Mauern ausbessern, neue Balken einsetzen, neue Rahmen, die Türen reparieren, die Scharniere, die zerbrochenen Scheiben, neue Dielen verlegen, das Dach neu decken. Wenn es regnet, tropft es überall durch. Umgraben, den Boden auflockern, innen drin aufräumen. Unseren Kummer ausklopfen. Rasen säen. Alles neu streichen, was runtergekommen ist. Alles muss neu gemacht werden. So wie wir beide. Heute Morgen hat er mich gefragt. Was willst du machen? Was willst du machen? Fenster putzen. Gut, und heute Abend drücken wir uns die Möbel zurecht. Gut. Und heute Abend drücken wir uns die Möbel zurecht. Mit meinen 11 Jahren nahm ich alle Kraft zusammen, um die verdreckten Fenster zu putzen. Mit zerrissenen Lumpen, in alte Handtücher gewickelt. Beim Putzen sagte ich mir, ich putze mich gesund, von innen. Ich wasche meinen Kummer weg. Ich mache ihn sauber. Es gibt so viel zu tun auf dem Hof. Ich sehe das Haus vor mir voller Dreck und Staub. Und dazu mit dem Keller voller Steine. Meine Gedanken bestehen aus Worten, die Scheiben einschlagen könnten. Laut dröhnen sie in meinem Kopf. Ich hatte meiner Mutter mein Herz als Wohnung gegeben. Der Kopf redete mit dem Herz. Das Herz rief den Kopf an. 2 Telefone, die langsam heiß liefen. Warum hat der Scheißkerl dir das angetan? Warum hat er dir wehgetan? Ich will mit meiner Mutter reden. Als wenn sie wieder da wäre. Als kleines Kind drückte ich mich an sie. Das war so, als legte man sich in ein Bett, ganz weich, ganz warm. Ihre Arme die Bettdecke, ihre Brust das Kopfkissen. Gegen ihren Bauch gedrückt hörte ich es innen blubbern. Es war schön, zusammen zu sein. Dann mit 11. Kein Blubbern mehr, keine Decke und kein Bett. Beim Fensterputzen erzählte ich mir nochmal Mamas Tod. Ein böser Mann kam rein ins Geschäft für Damenwäsche. Der böse Mann tat der Freundin weh, die mit meiner Mama arbeitete. Der böse Mann hat meine Mama genommen. Der böse Mann ist in Mamas weiches Bett gestiegen. Er wollte mit ihr unter die Decke. Sie wollte nicht. Das Bett hat sich gewehrt. Aber der böse Mann ist trotzdem im Bett geblieben. Wie besessen hat er mit dem Kopfkissen gespielt. Danach lag das Bett auf dem Boden und weinte auf die lackierten Holzdielen. Der Mann ist durchgedreht und mit seinem Messer hat er das Bett kaputt gemacht. Zerfetzt. Das ganze Bett. Als wir hier aufs Land zogen, hatte ich Angst vor der Stille. Ich glaubte, ich würde taub werden. Mein Vater sagte mir, hier in der Stille werden wir uns eine zweite Haut schaffen. Jetzt bin ich 18. Im letzten August lag mein Vater da hinten auf dem Rasen. Er heulte. Völlig am Ende. Unser Haus stand in Flammen. Kurz zuvor hatte er unser Haus angezündet. Seine zweite Haut. Wie die 5 Finger einer Hand. Uns ging's gut damals. 4 Jungs, 5 mit Shirley. Die 5 Ringe an meiner linken Hand. Sie am Mittelfinger, 2 Jungs an jeder Seite. Ich am Daumen, Grenouille am kleinen Finger, Zeigefinger für Flagot. Und Ringfinger für DD. Das, was ich da sage, das war vor dem Begräbnis des Junggesellen. Tanui arbeitet in einem Sägewerk. Flagot schlägt sich mit Bäumepflanzen durch. DD arbeitet für die Forstbehörde. Ich arbeite im Sommer bei den Holzkohlemeilern. Was wir verdienen, versaufen wir am Wochenende. Wir arbeiten im Sommer, um uns die Arbeitslosigkeit im Winter zu bezahlen. Im Herbst fahren wir hoch in die Wälder, Rentiere jagen. Fleisch, das nach Wald schmeckt. Shirley verdient ihr Geld da, wo der Wald am dichtesten steht, der Gemeindebibliothek. Sie hat in ihrem Leben sicher 2 komplette Wälder gelesen. Ich wohne in meinen 2 Zimmern mit Bart. Die 3 anderen wohnen bei ihren Eltern. Shirley, die Unabhängige, wohnt in ihrem Lebensraum. Amazonenkriegerin in Geländewagen. Dreist sein. Die Dreistigkeit fließt mir durch die Adern, so wie ein Fluss über besiedeltes Land. Ich war im Wald spazieren gefahren mit Cocos Geländewagen. Das war, bevor ich Clamont kennengelernt hatte. Jagdpfade, die ans Ende der Welt führen. So nennen die Indianer die Gegenden, die weit abliegen. Eine Affenhitze. Ich wollte Geist und Körper durchlüften, mich durchpusten lassen. Wie ein Sieg. Ich drang ins Unterholz der Ahornwälder. Kühle. Weiter hinten, beim weinenden Stein. Kommt aus einer Felsspalte ein kleiner Bach, an dessen Ufern Wimbersträucher wachsen. Die göttliche Sonne scheint durch das Blätterdach und umspielt den weinenden Stein. Ich hatte meinen Gaul zum Stehen gebracht. Eine Amazonenkriegerin, aufrecht in den Steigbügeln. Ich fühlte mich wie eine Waldgöttin. Die Waldgöttin setzt einen Fuß auf die Erde. Vor ihr entrollt sich ein Teppich aus Humus und Zweigen bis zur Quelle. Vögel mit langen Schnäbeln wie Flöten zwitschern sich die Lunge aus dem Hals. Ihr Gesang fliegt mit der Sonne davon. Ich beuge mich über die Quelle und trinke aus meinen heißen und verdreckten Händen. Heiß und verdreckt. Weil die Zügel meines beräderten Pferds so schwer zu halten waren. Er ist unheimlich heiß. Der Felsen sagt mir, leg dich auf mich. Ich bin allein. Niemand zu sehen auf den Jagdpfaden. Ich suche mir einen Platz unter dem Wasserstrahl. Ich ziehe meine durchnässte Hose runter. Ich lasse mich vom Felsen nehmen. Lass ihn mich berühren. In meinem Kopf heißt es, dass sich eine Amazonenkriegerin mit einem Felsen vermählt. Aus meinem Hals steigt Gesang auf. Ein Brunnen, aus dem Liebe fließt. Ich stehe auf. Ich bin 3 Meter groß. Ich höre Schritte im Wald. Ein Bär kommt den Pfad entlang gelaufen. Ich wundere mich, dass er mich nicht schon früher gerochen hat. Er schaut mich an. Ich beobachte ihn. Ich steige langsam auf mein Pferd. Ich habe keine Angst. Ich bin mit einem Felsen vermählt. Ich ziehe meinen Pulli hoch. Als der Bär das verfluchte Wort auf meiner Brust geschrieben sieht, verzieht er sich. Ich besitze eine Macht. Eine Macht, die alles zerstören kann. Die Dreiste mit der Tätowierung ist mit dem weinenden Felsen vermählt. Das Jahr 0. Im ersten Jahr schrieb er in sein rotes Heft all die Sachen, die zu erledigen waren. Für den Tag, die Woche, den Monat, das Jahr. Ich habe es oft heimlich gelesen. Wieder anfangen. Jahr 0. Für ihn fing das Jahr 0 an einem 1. September an. 4. Oktober. Jahr 0. 4. Oktober. Tierarzt. Jahr 0. Bodenanalyse. Tierarzt. Bewirtschaftungsplan Acker. Abendessen. Brathähnchen und Krautsalat. Steine aus dem Keller räumen. Mein Vater hatte Fachleute aus Quebec kommen lassen, die ihn bei seinem Vorhaben beraten sollten. Die Woche drauf ist er mit der Tierärztin 2 Kühe kaufen gefahren. Er ließ sie beide befruchten, damit sie im nächsten Sommer Kälber bekämen. Er hat eine Maschine gemietet, um den brachliegenden Boden des ehemaligen Gartens zu bearbeiten. Mein Vater hat den Kopf eines Ochsen, der ein Haus zieht, mit einem Keller voller Steine. In seinem Heft spricht er ständig davon, was zu tun ist. Niemals von sich. Es ist schwer, mit einem Vater zu leben, der stumm ist. Du sprichst einfach nur der Routine halber, Tag für Tag. Du machst es dir einfach. Mein Vater ist verrückt. Oder er wird es. Pascal, ich will nicht reden. Pascal, ich will nicht reden. Alles, was ich zu sagen habe, sage ich mir im Inneren. Hab keine Angst. Hab keine Angst um mich. Ich bin nicht verrückt. Ich schufte mich zu Tode. Ich schufte mich zu Tode, um am Leben zu bleiben. Ich werde dich immer lieben. Ich werde dich immer lieben und werde immer bei dir sein. Wenn du mich brauchst, sag es mir sofort. Wenn du mich brauchst, sag es mir sofort. Du wirst immer meine Tochter sein. Meine Lieblingstochter. Du wirst immer meine Tochter sein. Meine Lieblingstochter. Das ist sicher. Ich bin seine einzige Tochter. Die Fotos von meinen Freunden. Die Fotos hier, diese Fotos habe ich immer mit, immer dabei. Ein Andenken an Gesichter, die mich für den Rest der Ewigkeit begleiten werden. Clinoui, Shirley, Flago, Didi. Ich trage sie in meiner Lederjacke, in der Innentasche, in meinem erloschenen Herzen. Kiesel. Ich habe ein Haus gekauft mit einem Keller voller Steine. Ein Gebirge von Gesteinsbrocken in meinem Haus. Ich habe sogar daran gedacht, dass die Fissés so ihren Rosenkranz gebetet haben. Auf jeden Fall war es eine Hundearbeit, sie rauszuräumen. 3 Monate. 6 Tage pro Woche. Gut 8 Stunden am Tag mit 2 Metallkübeln. Rauf und runter auf der steilen Treppe. Ich stapelte einen großen Berg Steine neben dem Weg auf, um sie dann einfacher zum Fluss schleppen zu können. Jeden einzeln. Das war am Ende von Jahr 1 und am Anfang von Jahr 2. Da, wo das Herz sitzt. Drei Wochen, bevor ich Clermont kennenlernte, besuchte ich in Donnacona meine Schwester, die Friseuse. Während sie ihr Baby im Arm wiegte, erzählte sie mir, die Dinge passieren, wenn du es willst. Wenn du bereit bist, sie zu erleben. Mit ihrem Ex lief es nicht mehr so. Sie wusste es. Sie hat sich gesagt, ich sollte mein Leben ändern. Ändern? Ein Typ, der sich die Haare schneiden ließ, sagte ihr, mir geht's dreckig. Ziemlich dreckig. Alles geht daneben. Nicht so, wie ich will. Am selben Abend waren sie zusammen essen. 2 Wochen später machte sie mit ihrem Macker Schluss. Ein Jahr drauf hatte sie ihr Kind. Die Geschichte im Zeitraffer nur, um mir zu sagen, dass mir sowas auch passieren kann. Ich habe so getan, als würde ich sagen, Ich bin glücklich. Ich habe Spaß. Alles blendend. Ich war krank vor Verlangen, glücklich zu sein. Ein Zustand, der mir das Herz zerfrisst und den Kopf. So, dass man sich gar nicht wiedererkennt. Damals wütete ich wie eine Furie. Wie Feuer gegen alles und jeden. All diese Wut wird sich irgendwann legen. Sie muss, wenn ich im Leben bleiben will. Als ich ihn mit seiner Tochter am Ausleihtresen sah, bediente ich die Kleine. Aber ohne den Kerl hinter ihr aus den Augen zu lassen. Die Augen von einem Wolf. Sein Gesicht hat etwas Besonderes. Einen weit entfernten Ausdruck, wie vom Leben gezeichnet. Eine Spur müder Krieger. Ein Krieger noch gut imstande, sich zu verteidigen. Er sagte nichts. Er schaute ins Nichts, sah niemanden, außer seiner Tochter. Niemand wusste, was er vorher gemacht hatte. Ein Unbekannter. Wie gerne hätte ich die Augen einer Wölfin gehabt. Er hätte mich erkannt. Seine Lippen hätten sich bewegt. Schließlich hätten wir miteinander gesprochen. Uns betört. Hätten uns in einem Feld gefressen. Und unter dem Vollmond geschlafen. In das Leben eines Wolfes poltert man nicht einfach hinein. Mir kommt es so vor, als habe ich das alles schon mal gesehen. Ganz plötzlich sackten mir die Beine weg und ich sank hinter meinen Tresen auf die Knie. Ich habe ihn gerade wieder gesehen. Ihn. Den Kiesel mit den Wolfsaugen. Vor dem Einschlafen sehe ich ihn manchmal. Seit 10 Jahren kenne ich ihn schon. Er taucht aus einem Nebel auf. Nur sein Gesicht. Ein Gesicht ohne Hals, das mich anlächelt. Dieser Kerl sitzt mir unter der Haut. Ein kahlgeschlagener Wald. Ich sag's dir. Sogar als Kind war ich ein toter Mann. Als Kind? Ein Tierkind? Als ich klein war, spazierte in meinem Schädel ein winzig kleines Tier, so groß wie ich, das vor Hunger schrie. Mit der Milch meiner Mutter fing es an zu wachsen. Als Erwachsener? Ein ausgewachsenes Tier? Als kleiner Junge erzählte ich meinem Großvater aus dem Rat der Ältesten davon. Er verriet mir ein Geheimnis. Wenn du dieses Tier in dir hast, musst du es zähmen. Geh auf die Jagd im Wald der Träume, erlege etwas Kleinwild. Dein Tier wird angelaufen kommen, um deine Beute aufzufressen. Aber sobald du kannst, musst du es töten. Denn wenn es eines Tages im Wald deiner Träume keine anderen Tiere mehr gibt, oder wenn die Bäume anfangen zu brennen und wenn dein Tier groß und dick geworden ist, frisst es dich auf. Du musst es töten, wenn du nicht selbst von seinen Reißzähnen zerrissen werden willst. Der Großvater hat recht. Ich hätte es tun sollen. Mein Wald ist kahl, verbrannt. Letztes Jahr bin ich den Großvater besuchen gegangen. Was mache ich jetzt damit? Es ist so groß und so fett. Du wolltest es behalten, weil es dir gute Dienste geleistet hat. Bei Tag, wenn dir der Mumm fehlte, hast du es gerufen und es kam. Es gab dir Kraft und Schwung. Die Tiere in uns sind alle kochende Stromschnellen. Jetzt musst du mit ihm zurechtkommen. Hoppe, hoppe, Reiter. Hoppe, hoppe, hoppe, hoppe, Reiter. Hoppe, hoppe, Reiter. Raus aus der Stadt und weiter. Jeden Abend im Jahre Null. Jeden Abend. Er klopfte ganz sacht auf meine Fußsohlen. Ich schlief sehr schnell ein. Genauso wie als ich klein war. Hoppe, hoppe, Reiter, raus aus der Stadt und weiter. Hoppe, hoppe, Reiter, lauf weit und immer weiter. Jungfrauenkraut, Jungfernkranz, Geißenblatt und Rosenstock, Wacholderbeer, Goldenkraut, Kirsch und Pflaum, Wiesenschaum, weißer Wein, Kükenwein, Jungfernkranz, wilde Kirsch, weißer Dorn, Weißdorn, Sanddorn, Hagedorn, Kornelkirsch, Baumwollstamm, Alpenkraut, Jungfernkranz, Speierhalm, Schneeballbusch, Fliederbusch, Kiefer, Ahorn, Pinienbaum, Jungfernkranz, Pferdefuß der Jungfer. Erste Blüten tragen. 7. April, Jahr Null. Brauner Zucker, Hähnchen, Hackfleisch, Obst, Gemüse, Brot, Mehl, Brot, Mehl, Bier, Schnaps, Zahnbürste, Damenbinden. An diesem 7. April des Jahres Null waren wir einkaufen. Es war Samstagvormittag und wir waren zusammen im Supermarkt. Bei den Damenbinden standen wir sicher 20 Minuten, so groß war die Auswahl. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, mir von jeder Sorte welche zu kaufen. Zum Ausprobieren. Zum Ausprobieren, sagte er mir. Psst, nicht so laut. Die Schamesröte steigt mir ins Gesicht. Ich weiß nicht warum. Wie auch immer. Also wenn du willst, können wir darüber reden. Wenn du lieber zu einer Ärztin gehen willst, kannst du das auch. Wir haben geredet. Nicht viel. Denn er redet nicht viel. Ich muss meine Scham überwinden, wenn ich mehr wissen will. Wie lange dauert das, wenn man zusammenschläft? Diesmal war er es, der rot wurde. Ich weiß nicht. Es kommt darauf an, was genau man zusammen macht. Ich weiß nicht, es kommt darauf an, was genau man zusammen macht. Ob es ganz am Anfang einer Beziehung ist? Es kommt darauf an, ob es ganz am Anfang einer Beziehung ist oder nach 5 Jahren zusammenleben. Ob es nur für eine Nacht ist oder ob nur er Spaß dabei hat. Oder ob nur er Spaß dabei hat. Das kann 2 Minuten dauern, aber auch 2 Tage. Das kann 2 Minuten dauern, aber auch 2 Tage. Ich sagte mir, 2 Tage, wow. Da muss man ganz schön müde sein. Benommen sein vor lauter Müdigkeit ist so ähnlich wie vor lauter Liebe. Als ich mit François zusammen war, mit 14, hat das Rumknutschen schon Stunden gedauert. Auch wenn wir am Anfang unsere Klamotten noch anhatten. Würdest du nicht gerne eine neue Frau haben, Papa? Eine andere, es war ihm gar nicht danach. Eleonore fände es nicht schön, dich so zu sehen. Sie hätte dich viel lieber glücklich. Er hatte keine Lust mehr. Auf niemanden. Er wollte seinen Kummer am Leben erhalten, um weiterhin mit ihr zu leben. In Bildern, in Worten. Man sagt im Leben denen, die man liebt, man sagt im Leben denen, die man liebt, viel zu selten, dass man sie liebt. Mit diesen Worten beendeten wir das Gespräch über meine erste Blutung. Beim Wegräumen der ganzen Schachteln mit Tampons und Binden dachte ich, dass ich bald mit meinem Blut ein Baby in mir ernähren kann. Und dass er, mein Vater, sich von Eleonores Blut ernährt. Dass er sich in sich selbst einsperrt. In einer Schachtel voller Erinnerungen. An einem Stein lauschen. Madame Huot, die Masseuse, hatte ihm den Rücken wieder eingerenkt. Ich hatte gesehen, wie er hinging mit seiner Tochter. Als ich ihn nur anfasste, merkte ich schon, dass er Rückenschmerzen hat. Schmerzen, die vom Herzen kommen. Sein Herz war zwischen 2 Wirbeln eingeklemmt. Ich sagte ihm, Sie müssen Ihr Herz erleichtern. Den Stachel rausziehen, der im Herzen steckt. Danach hat er sich angezogen, gab mir Geld, so viel, wie er für richtig hielt, und ging. Dabei wischte er sich die Augen. Shirley, warum stellst du mir all diese Fragen? Sind wir neugierig? Danke, Madame Huot. Meine Ohren gehen spazieren. In der Werkstatt, bei den Lebensmitteln, im Kaufhaus, im Restaurant Chez Mado. Immer dasselbe. Ohne zu reden. Er schreibt auf, was er haben will, bezahlt und geht wieder. Seine nächsten Nachbarn. Wir haben ihn mindestens 3-mal gesehen, wie er Steine über aufgespießte Dosen zum Fluss gerollt hat. Mindestens 3-mal. Verrückt. Das Gerücht hat die Runde gemacht. Einer, der Steine schleppt. Kiesel. So nennen ihn die Leute. Kiesel. Weil er sie schleppt. Und weil er stumm ist wie einer. Verrückt. Ein Kiesel mit den Augen von einem Wolf. Aus dem roten Heft. Am Anfang hatte ich Angst, den Kühen weh zu tun, wenn ich an ihren Zitzen zog. Die Tierärztin hat schallend gelacht, als sie sah, mit welchem Feingefühl ich sie melkte. Im Großhandel von Saint-Basile hatte ich Heu gekauft und Spreu. Im Sommer des Jahres 2 hatte ich das Dach erneuert. Ich hatte jemanden aus Quebec kommen lassen, der mir dabei helfen sollte. Ich wollte nie etwas mit den Leuten vom Ort zu tun haben. Mich von Gesprächen fernhalten. Sich nicht verhören lassen. Je mehr ich arbeitete, desto mehr fühlte ich, wie ich stärker wurde. Die Kraft eines Ochsen in den Armen. Trotzdem hatte ich ständig Rückenschmerzen. All meine Kräfte verfeuern. Abends hundemüde, wie ein Klotz einschlafen. Als ich den Keller von Steinen freigeräumt hatte, richtete ich dort einen Kühlraum ein. Da wird man gut einlagern können, was der Gemüsegarten den Sommer über abwirft. Das war im November des Jahres 1. Ein Hund ohne Marke. Grenouille und du, ihr habt euch verabredet für Freitagnacht, wenn alles andere gelaufen ist. Ich tat so, als ließe mich das völlig kalt. Dann, Freitagabend, mache ich einen drauf. Ich werde mich zulaufen lassen. Wenn du mit ihm abziehst, werde ich mir eine fette Tracht Prügel von den 2 Motorradassis einhandeln. Ich werde zu ihnen sagen... Tag, ihr 2 Spackos auf Rädern! Danach werde ich mit Dede und Flago auf die Müllkippe fahren. Müllkippe, soweit das Auge reicht. Wenn der Müll zu viel wird, fahren sie ihn mit einem Bulldozer platt. Freitagabend wird massig davon da sein. Flagot wird wie ein Apache tanzen und mir zuschreien. Los, Coco! Werd zum Monster! Ich werde schreien. Gulka! Attacke! Mit der Fresse noch immer voll Blut werde ich mit beiden Händen den verwesenden Abfall aufheben, werde mein Maul aufreißen und Gulka wird fressen. Ich werde fressen und dann kotzen. Immer weiter fressen und kotzen. Fressen und kotzen. Fressen und kotzen. Ich werde nicht sterben, Charlie. Ich bin nicht sterblich. Ich bin wie ein Hund ohne Marke. Ich werde da nicht dran sterben, Charlie. Übermorgen wird es mir besser gehen. Ein eingeklemmtes Herz. Ich war schon immer frech und aufsässig. Doch jetzt wurde ich unsicher, ob wirklich er es war, den ich 10 Jahre lang vor dem Einschlafen gesehen habe. Ich versuchte, sein Bild in meinen Kopf zu bekommen. Nichts. Es ist weg. Weil ich sein Gesicht wiedersehen wollte, bin ich eines Tages im Jahre 3 mit dem Geländewagen auf sein Grundstück raufgefahren. Mit dem Geländewagen von Coco. Heimlich. Hallo? Keine Antwort. Er war dabei, in der Scheune irgendwas zu hämmern. Er kam die Leiter runtergestiegen mit einem Hammer in der Hand und mit Nägeln zwischen seinen Wolfszähnen. Verflucht. Wie ich mich hasse. Clermont ging aus der Scheune. Pascal, die mich gehört hatte, kam angelaufen. Auf ein Zeichen ihres Vaters ging sie zu mir. Ich bin da wegen deiner Bücher aus der Bücherei. Das gibt's als neuen Service in der Ausleihordnung. Ich kann sie dir verlängern. Ich habe letzte Woche gar keine Bücher geliehen. Mein Vater hat mir welche gekauft, als er in Donnacona war. Dermaßen auf die Schnauze fallen. Das muss man erstmal fertig bringen. Wie ein begossener Pudel zog ich ab. Das vermasselte Treffen. Shirley, die Frau aus der Bücherei im Ort, stellte mir andauernd Fragen. Sie wollte wissen, was er machte, an was er dachte. Was das für ein Spiel sei, wenn er die dicken Steinbrocken in den Fluss warf. Ich sagte mir, dass ich nur über seine Tochter an ihn rankommen kann. Für deinen Vater würde ich mich ausziehen. Würde mich in der Erde seines Gemüsegartens wälzen. Würde meine tätowierte Brust mit 12 Schichten Abdeckcreme zuschmieren, um ihm keine Angst zu machen. Ich will ihn in meinem Bett. Ganz und gar in mir. Ich will ihn. Man fragt eine Frau nicht, warum sie einen Mann lieber hat als einen anderen. Dieser eine da ist mir unter die Haut gegangen. Das fühle ich. Hier kommt mein Prinz. Er wird mich mitnehmen, um mich von dieser scheiß Langeweile am Freitag und Samstag zu erlösen. Diese tödliche Langeweile am Sonntag. Am Montag, wo ich über der Arbeit einschlafe. Am Dienstag, wo nichts los ist. Am Mittwoch, wo auch nichts passiert. Am Donnerstag, wo es Geld gibt. Am Freitag, im Suff. Den Monaten voller Langeweile. Dieser scheiß Langeweile. Ich erinnere mich nicht, was er mir sagte. Nur an den Ton, in dem er mit mir sprach. Für 2 Stunden habe ich mich keinen Millimeter von der Stelle bewegt. Ein Vogel auf einem Zweig. Als wir gingen, schrie ich in die Runde. Eines Tages wird er dafür bezahlen. Kiesel wird leiden. Ein Versprechen vor den Kleinen. Kadaver wird Kiesel leiden lassen. Schrie Coco. Ein feierlicher Schwur. Ein Pakt mit der Öde der Freitagabende. Ich habe ihn eingehalten. Meinen verdammten Schwur. Sich ausbluten, um Wort zu halten. Ohne Kompromisse. Als ich ins Hotel Princesse kam, mitten ins Geschwätz über die Neuigkeiten der Woche, habe ich sie gesucht. In der Ecke, wo die Dauersäufer an ihrem Tisch saßen. Bist du Shirley? Einer ihrer Kumpels richtet sich zu voller Mannesgröße auf. Dreh nicht durch, Coco, sagt Shirley. Coco setzt sich wieder. Ich zeige mit dem Finger auf sie. Sieh mich gut an. Ich glaube nicht, dass du für die Kripo arbeitest. Und deshalb wirst du Pascal verdammt nochmal in Frieden lassen. Was wir mit unserem Leben machen, das geht dich einen Dreck an. Und lass dich nie wieder auf meinem Grundstück blicken. Okay, kleines Flittchen? Verstanden? Ich hätte ihm nie was von Shirley erzählen dürfen. Ich hätte weiter nur auf ihre Fragen antworten sollen, mehr nicht. Ich habe ihm gesagt... Weißt du, Die Frau aus der Bücherei ist verdammt neugierig, was wir so machen. Besonders, was du machst. Sie will alles über dich wissen. Als ich ihm sagte, dass sie mich schon seit 2 Jahren ausfragt, brannte bei ihm etwas durch. Am selben Abend noch fuhr er in den Ort. Den Monat drauf, beim Bücherausleihen, war mir das alles sehr unangenehm. Nach der Geschichte vom Hotel habe ich ihm gesagt... Findest du nicht auch, dass sie ganz hübsch ist? Außerdem ist sie witzig mit ihren Haaren. Ich finde sie genauso attraktiv wie Eleonore. Er flippte aus und schmiss mit aller Kraft unsere beiden vollen Teller auf den Boden. Er schrie, hör auf, in allen Frauen deine Mutter zu sehen. Hör auf, in allen Frauen deine Mutter zu sehen. Deine Mutter ist tot. Die anderen leben. Da kann man keine Vergleiche machen. Ich sagte mir, das sagt er zu sich selber. Seine Beine sackten unter ihm weg und er setzte sich mitten in den Braten und das Gemüse und heulte. Ich summte ihm ein Schlaflied, das Eleonore oft gesungen hatte. Es ist selten, dass mein Vater vor mir weint. Er macht es, wenn er bei der Arbeit schwitzt. Das ist seine Art, seine Trauer auszuweinen. Mit dem Kopf im Grünen schlafen. Ich bin wieder zu Besuch bei meiner Schwester, in Donna Kona. Was ist die hässlichste Farbe, die man sich in die Haare packen kann? Nur gelb ist nicht besonders. Von lila kann man auch nicht sagen, dass es sehr hübsch macht. Aber das Schlimmste, die wirklich hässlichste Farbe ist grün. Dann mach sie mir grün. Sie hat's getan. Quietschgrün. Als hässlichste vom ganzen Ort verstehe ich, warum mir nie ein interessanter Typ begegnet. Seit ihrem 14. Geburtstag haben wir getrennte Zimmer. 3 Jahre lang haben wir im gleichen geschlafen. In dem unten. So bekam man keine Albträume. Pascal hatte die Farben ausgesucht, in denen wir die Schlafzimmer angestrichen haben. Ihres in lila, mit handgemalten Blumen in gelb und rosa. Meines in minzgrün, mit einem kleinen Baum, an den sie viele herzförmige Früchte gemalt hatte. Meine Tochter war stolz auf ihr Werk. Der ewige Staub. Ich fahre mit dem Geländewagen spazieren. Mit einem Kopf wie ein Leuchtturm, nach dem sich selbst ein Blinder umdrehen würde. Ich bin bei Kiesel absichtlich übers Grundstück gefahren. Er hat kurz rüber geschaut. Beim ersten Mal. Ich bin dann auch 49 Mal da lang gefahren. Als ich kehrt machte, fährt ein mit Stämmen voll beladener Laster in entgegengesetzter Richtung an mir vorbei. Ein dicker, sandiger Staub hüllt mich ein. Ich erstarre. Der Geländewagen hält von ganz alleine an. Ein Reflex meiner Füße. Madame Huyot steht direkt vor mir im Staub. Vertrau auf deinen Instinkt, meine Kleine. Allein damit haben die Frauen die Welt erschaffen. Und allein damit wirst du ihn erlösen. Versetz dich ganz in ihn hinein. Gehe bis ins Schlafgemach seines Körpers. Auf dem Boden wirst du einen großen Berg Steine finden. Dort liegt sein Herz unter einem großen Felsbrocken. Du wirst ihn anheben, um es freizulassen. Dieser Mann da, der gehört dir. Vertrau auf deinen Instinkt. Meine Kleine, der Staub auf dem Feld wirbelte hoch. Wie durch einen Reflex brachte mein Körper das Gefährt wieder in Fahrt. Bis zu Coco vor die Tür. Ich warte jetzt schon 4 Stunden auf dich. Wo warst du? Spazieren fahren. Darf man das nicht? Reg dich nicht auf. Hast du das von der Huyot gehört? Der Atem stockte mir. Die Huyot ist gerade gestorben. Vergiss nicht, noch voll zu tanken. Diese Fotos hier. Diese Fotos, die ich mit mir rumtrage, hat man mir geschenkt. Für immer. Der Talisman. Shirley. Ich hatte mal bei Monsieur Huyot vorbeigeschaut. Wir tranken Tee. Er bot mir an, aus dem Teesatz in meiner Tasse zu lesen. Wir fingen mit der Vergangenheit an. Er ist unglaublich, der Alte. Er hat sogar gesehen, dass ein Mann mir ein Wort auf den Körper tätowiert hat, als ich sehr jung war. Ein Wort, das Tod bedeutet. Das mir der Mann am Tag darauf ein Geschenk gemacht hat. Ich fing an loszuplärren. Er hielt meine Hand. Er tätschelte sie, um mich zu trösten. Ich habe ihm das Geschenk gezeigt. Monsieur Huyot zeigte mir andere Medaillons der gleichen Art. Seine Frau hatte sie verwendet, um damit zu heilen. Mit dem Kupfer. Einmal auf die Haut geklebt, da wo es wehtut, setzt das Medaillon eine Energie frei, die aus dem Kupfer kommt. Ich dachte an meinen Talisman. Ich sah noch einmal das Bild von Madame Huyot im Staub. Ein Kupfermedaillon, um damit zu heilen. Shirley. Mitten in der Nacht zog ich mit einer Lampe los, um den Talisman für Kiesel zu verstecken. Am nächsten Tag schickte ich ihm einen Brief. Hallo Clermont. Geh aufs Nachbargrundstück zu dem Baum mit dem roten Zeichen. In einer Milchflasche liegt dort ein Kupfermedaillon für dich versteckt. Kleb es dir auf den Rücken, da wo es wehtut. Shirley, wann rächst du dich an Kiesel? Versprochen ist versprochen. Ich unterschrieb den Brief. Am Tag darauf schickte ich ihn ab. Ein großer Schrei des Verlangens. Ich sage, Shirley ist nicht so wie die anderen. Mit ihr fühlt man sich stark, wie ein Monster. Sie hat irgendetwas an sich. Ein weibliches Tier vielleicht. Wir gehören zusammen. Egal wo, egal wann. Sie nennt uns die Kleinen. Wir hatten schon mal einem Bauern die Hölle heiß gemacht, der nicht aufhören wollte, sie anzumachen. Wenn er sie sah, ging es mit ihm durch und er benahm sich ganz schön daneben. Das Letzte, was er ihr sagte, war: Du musst keine Angst haben, du. Lass uns doch mal eine Runde über die Ferkelwiese machen. Ein Vorschlag zu viel. Die Ferkelwiese ist eine üble Ecke. Genau richtig, um es mit einem Unbekannten im Auto zu treiben. Setz die Fleischermesser. Wir werden Hackfleisch machen aus einer von Majors Kühen. Heute Nacht werden wir im siebten Himmel sein. In Trance. Eine verfickte transkanadische, um der ganzen Welt zu zeigen, dass wir Götter sein können. Wir kommen an, mit leerem Magen. Wir binden eine Kuh an einem Pfahl, der in der Erde steckt. Wir hauen einige Pflöcke in den Boden, so wie wenn man ein Zirkuszelt aufstellt. Die Kuh steht uns Besessenen gegenüber und sieht zu, wie wir trinken und rauchen. Vier leuchten drumherum. Dann stechen wir sie mit dem Messer ab. So. Fette Messer für fette Stiche. So. Mitten rein. Mitten in der Nacht. Im Namen des Hasses, den nichts aufhalten kann. Wie ein Tornado, der über die Erde zieht. Stirb für uns, Kuh. Stirb für die anderen. Stirb. Die Kuh ist tot, die Kuh vom Major. Sie fiel um, wie ein Baum. Alle Viere in den Himmel gestreckt. Das Leben ist eine Zirkusvorstellung unter freiem Himmel. Bevor sie den Ort unserer Festlichkeit verließ, legte sich Shirley, wie immer, mit dem Gesicht auf den Boden. Wie eine Päpstin. Mach hin, Shirley, die Leute werden jetzt wach. Komm, wir gehen schlafen. Sie, Shirley, redet mit der Erde. Sie ist die seltsamste Frau, die verrückteste, die ich je kannte. Ich habe nie verstanden, warum sie mich nicht wollte. Wir sind zu viert. Vier Jungs, die um sie herumkreisen. Denn so fühlt man sich nicht so verloren. Das Gesicht auf dem Kupfermedaillon. Ich fuhr in den Ort, um bei Shirley einen Brief abzugeben. Shirley, ich wollte dir kurz sagen, danke. Clermont. Das war alles. Ich wollte nicht, dass sie sich irgendetwas einbildet. Seitdem ich ihr Medaillon auf dem Rücken trage, auf meiner Haut, habe ich weniger Schmerzen. Ich sehe immer ihr Gesicht. Nicht das der Jungfrau. Immer ihr Gesicht. Nur ihres. Privatgelände. Ich war bei dir zu Hause. Ich habe deine Post durchgeguckt. Warum? An Shirley aus der Bibliothek. Ein kleines Danke von Clermont. Warum denn das, hä? Darum. Warum? Darum. Für ein Buch übers Gärtnern damals. Man schreibt dir, um dir für deine Dienste zu danken, ist ja ganz was Neues. Pass mal auf, Coco. Ich hab dir schon mal gesagt, mein Briefkasten ist Privatgelände. Das hättest du gerne, dass du mich unter Kontrolle hast wie dein Fernseher, was? Warum? Darum. Darum. Vergiss nicht, Kiesel wird leiden, hat Kadaver gesagt. Ein Garten aus Gerüchen. Ein Gewächshaus haben. Blumen züchten. Da Handel mit Düften. Als Jugendliche arbeitete ich in einer Nadelholzschonung und dann im Gewächshaus von den Plamondons. Ein Sommerjob. Da fing es an, dass ich mir etwas Land wünschte, um dort ein Gewächshaus anzulegen. In meiner kleinen Wohnung habe ich mir ein Mini-Gewächshaus gebaut. Ein Gewächshaus für Kakteen. Einer von ihnen ist so groß geworden. Ich habe ihn ins Fenster gestellt. Ich hasse. Ich habe meinen versoffenen Vater gehasst. Ich hasse alle, die mich belehren wollen. Ich hasse es, bei der Bank zu warten, um dran zu kommen. Zuzusehen, wie sie alle ihre netten kleinen Schulden mit sich herumschleppen. Ich hasse auch uns, unsere kleine Gang. Ich hasse Shirley, die mich nicht will. Ich hasse es, mit ihr zu schlafen, weil sie auch mit den anderen schläft. Ich hasse mein Gesicht beim Rasieren. Ich hasse den Hof, die Felder, die Kinder. Ich hasse meine Mutter. Shirley liebe ich. Als Einzige. Aber das ist zu kompliziert. Was mich am meisten frustriert, ist, dass sie mit den anderen ins Bett geht. Sie könnte es wenigstens nur mit mir machen, schon wäre ich ein anderer Mensch. Da hätte ich auch Lust, was zu machen. Aber von nix kommt nix. Ein reines Herz. Mit François sprach ich oft über meine Mutter. Seit ihrem Tod war er der Einzige, mit dem ich über sie geredet hatte. Ich war gerade 14 Jahre alt. Ich habe ihn auf dem Waldfest kennengelernt. Wir hörten nicht auf, miteinander zu reden, um den Abend festzuhalten, der langsam zu Ende ging. 6 Tage später. Ich wusste es. Ich war verliebt. Den Winter über verbrachten wir die Abende mit Knutschen. Mal bei ihm, mal bei mir. Wir gaben vor, Hausaufgaben zu machen. Wir fraßen uns fast auf. Im Winter, als ich 15 war. Wir wollten es machen. Zusammen schlafen. Ganz, ganz nah. Ich habe Angst. Angst, dass es weh tut. Ich denke an meine Mutter. Ich habe Angst, aber ich will es. Wir verkriechen uns unter die Decke. Er streichelt mich lange. Auch ich streichle ihn. Er setzt sein Geschlecht zwischen meine Beine. Er versucht einzudringen. Es tut mir zu sehr weh. Sagen wir, dass ich mehr Angst als Schmerzen habe. Jedes Mal. Ich weiß nicht, ob Kiesel auf dem Laufenden ist. Pascal kam mit ihrem Macker in die Bar. Ist ja noch ziemlich jung, das kleine Kieselchen. Es steht ihr förmlich ins Gesicht geschrieben, dass sie unerfahren und prüde ist. Shirley kam rüber, um mir zu sagen: Fass ihn nicht an, fass ihn nicht mit deinen an, Dreckpfoten. Es schien Shirley gar nicht zu gefallen, dass ich mit ihr herumalberte. Genau so, wie ich dich kennengelernt habe, Shirley. Eines Tages werde ich bei ihr die Kugeln rollen lassen. Fass ihn nicht an mit deinen Dreckpfoten. Jeder lebt sein Leben, meine schöne Shirley. Ich weiß nicht, warum ich mir von diesem Kerl den ganzen Quatsch hab erzählen lassen. Wie auch immer. Ein dummer Abend. François hätte mich einfach nicht alleine lassen sollen, mit meiner Bloody Mary zwischen den grünen Tischen. Ich gab ihm nicht das, was er wollte. Den Sommer verbrachte ich damit, den Wolken zuzuschauen. Heute Abend nach dem Waldfest werde ich mit jemandem mitgehen und mit ihm schlafen, egal wem. Coco hat meinen Vater dumm angemacht. Ich bin hin, um ihn zur Sau zu machen. Und plötzlich wurde ich ganz ruhig, habe ihn angeschaut, habe ihn geküsst, bin mit ihm abgehauen. Ficken im Zelt, als wolle man sein erstes Mal einfach so wegschmeißen. Ihm habe ich nie von meiner Mutter erzählt. Das Geheimnis einer Amazone. Den Kleinen hatte ich nie etwas über ihn erzählt. Ein geheimes Leben, das ich ganz allein lebte, in mir drin. Mit den anderen tat ich so, als interessiere er mich nicht. Sie machten Witze auf seine Kosten. Ich lachte. Auf dem Waldfest hatten die Kleinen versucht, ihn aus der Fassung zu bringen. Komm, Kiesel. Komm tanzen. Los, Shirley. Bring ihn zum Tanzen. Los. Bring ihn zum Reden. Er war mit seiner Tochter gekommen, wie jedes Jahr. Die einzigen Male, wo er unter Leute ging. Meine Lippen flüsterten. Jungs, lasst ihn zufrieden. Aber nein. Er möchte sich amüsieren. Flago kommt ran. Zieht seinen Pulli aus. Zieht ihn sich auf den Kopf wie eine Perücke. Hallo. Erkennst du mich nicht? Ich bin deine Frau. Die Jungs lachen sich krumm. Komm mit mir ein Tänzchen wagen. Hör auf, Flago. Hör auf! Schrie ich ihn an. Kiesel saß allein an seinem Tisch. Er trank wie ein Stier und guckte weg. Ich dachte, gleich explodiert er. Gleich wird er reden. Kiesel nahm einen Stein. Flago bekam ihn direkt zwischen die Beine. Die Jungs wollten sich auf ihn stürzen. Wäre ich nicht da gewesen, hätten sie ihn zu Hundefutter verarbeitet. Ich kenne sie. Keine Mörder. Aber gute Schläger. Ich will die Wogen wieder glätten. Also Jungs, nächsten Sommer ist er dran. Dann wird er was erleben. Coco wird von Pascal abgeschleppt. Ich habe ihn in der Nacht nicht wieder gesehen. Jeder lebt sein Leben. Ein Wald in 1000 Stücken. Ich hätte lieber an etwas anderes gedacht. Mich amüsieren mit den Leuten auf dem Waldfest. Ich hatte zu viel Bier getrunken. Zu schnell. Man kann der Erinnerung nicht entkommen. Selbst nicht 6 Jahre danach. Ich hockte in einer Ecke und Eleonores Tod zog nochmal an mir vorüber. Ich wollte ihr Hallo sagen. Die Polizei war gerade angekommen. Der Krankenwagen auch. Ich ging in den Laden. Ich sah Eleonore auf dem Boden liegen. Ganz weiß in ihrem Blut. Ein Polizist bat mich rauszugehen. Er wollte keine Schaulustigen. Ich ging trotzdem hin. Völlig unter Schock. Bist du tot? Bist du tot? Ein anderer Polizist kam auf mich zu. Wie heißen Sie? Mein Name zerfällt in 1000 Stücke. Auf dem Waldfest hätte ich mich fast geprügelt. Ich schaute mich nach meiner Tochter um. Ich hatte zu viel getrunken. Ich sah nichts mehr. Nur noch Erinnerungen. Das Geheimnis der Freude. Ich bin auf die Welt gekommen, um zuzuschauen, wie der Schnee schmilzt. Jedes Jahr im April fahre ich zum Campen hoch zu den Wasserfällen, da wo ich einen schönen Ausblick auf den Steinfluss habe. Ich setze mich auf einen Picknicktisch und stelle meine Füße auf die Bank, dass sie nicht im Schnee stehen. Das ist der einzige Moment, wo nichts tot und nichts traurig ist. Das Licht. Durch das Licht des Frühlings werde ich fast wieder zum Kind. Ich bin auf die Welt gekommen, um zuzuschauen, wie der Schnee schmilzt, erfüllt von Freude. Liebe auf den ersten Blick ist nichts Geheimnisvolles. Was nach dem Tod sein wird, ist nichts Geheimnisvolles. Die Freude. Das schönste aller Geheimnisse. Die Freude. Die Freude. Wir sind nicht ewig. Ich mache Ihnen ein Geschenk, wenn ich bei Ihnen bin. Ich weiß, dass ich Ihnen gut tue. Sie finden mich ausgepflückt. Ich fühle Ihr Leben. Ich überlege oft, was wir sind, was wir waren, was aus uns wird. Ich hätte gerne ein anderes Leben geführt. Ich hatte Coco gesagt, wir werden ein Stück Land ackerbar machen. So wie man ein Unternehmen gründet. Und darauf werden wir leben. Ein schönes Fleckchen, das wir uns zurecht machen. Er will ein Haus in der Stadt bauen. Du bist keine große Leuchte, Coco. Er hat Angst vor seinem Schatten. Ich kenne die Jungs. Ich kann fühlen, was sie denken. Sie kriegen nie etwas gebacken. Außer Scheiße bauen. Wir leben nicht ewig, Coco. Das rote Heft. Am Morgen des 19. Juni des Jahres 3 sind die Hühner ins Wohnhaus gelaufen. Pascal hatte verschlafen. Jahresabschlussprüfung. Sie hatte bis spät in die Nacht gelernt. Sicher ist sie in wilder Hektik zum Bus auf die Straße rausgerannt und ließ die Tür einen Spalt breit offen. Mit einem Federkissen in der Hand, hinter den verrückten Hühnern herrennen. 3. Oktober des Jahres 2. Brennholz im Keller eingelagert. Wir vier Jungs haben noch mal darüber geredet, wie man ihn leiden lassen könnte. 23. August des Jahres 4. Pascal hat Geburtstag. Sie haben ihre Freunde zu uns nach Hause eingeladen. Ich bereite das Abendessen vor. Ein Festessen. Draußen tobt ein Gewitter. Ich bestreiche den Kuchen mit Glasur und denke dabei, dass die erste Empfindung der Menschen die Angst gewesen sein muss. Shirley war nicht einverstanden. Die Idee war zu abgefahren. Ein Pakt auf Leben und Tod. Erinnere dich, Shirley. 6. Dezember des Jahres 2. Pascal ist bei einer Schulfreundin. Sie bleibt über Nacht. Am 18. Juli des Jahres 4 bekomme ich einen Brief von Shirley wegen eines Kupfermedaillons. Nachdem ich ihn gelesen habe, verbrenne ich ihren Brief im Ofen. Ein Mann auf dem Trockenen. Jedes Mal, wenn wir loszogen, einfach so, ohne Plan, wir fünf, ließ ich einen Schrei nach innen los, so wie man Elche mit einem Brunstschrei anlockt, um meinen Hass wachzurufen. Ich schrie: Gulka! Attacke! Dann hörte ich ihn im Sturmschritt die Pfade meiner Adern entlangrennen. Aus seinem Kakaju-Maul stieß ein fürchterlicher Schrei hervor. Gulka kroch mir aus den Augen heraus. Er nahm meinen Platz ein. Ich wurde stärker, größer. Eine Art böse Gottheit. Ich wurde Gulka. Ein Tier in mir. Mein Wald ist abgebrannt. Ein Mann auf dem Trockenen. Meine Mutter sagte mir: Was wirst du mit deinem Leben machen, Jacques? Du bist 29. Wenn dir diese Jobs nicht liegen, könntest du wieder anfangen zu studieren. Du hast doch deinen Abschluss. Ach scheiße, Mama, studieren gehen, um sich wieder anöden zu lassen für so ein Kackdiplom. Jacques, willst du noch etwas Ragout? Gib her, Mama, es schmeckt so gut. Wenn du wenigstens einen kleinen Traum hättest. Wie auch immer. Mama, das hab ich dir schon mal erklärt. Träume sind für die, die einen Gott haben, egal welchen, einen Gott. Einen Traum, um auf etwas zu hoffen, damit die Leute sich ein Paradies erträumen können. Die Leute aus meiner Generation, wir versuchen aus uns selbst zu leben, ohne irgendeinen Gott, ohne irgendeine Arbeit. Dein Ragout ist gut, Mama. Ich suche nach einem Traum. Einen Traum, den ich mir ausmalen könnte, ein für alle Mal. Aber ich sehe nie was. Mein Wald ist abgestorben. Kulka ist groß und dick. Das Ende der Kiesel. Im März des Jahres 6 schnipste Clermont mit Steinchen herum. An diesem Tag war der Schnee so weit geschmolzen, dass er wieder mit Bildern um sich werfen konnte, mit Worten. Er hatte die letzten Brocken von seinem Steinhaufen abgetragen. Es ist nicht lange her, dass ich etwas geträumt habe. Ich habe die Bilder noch im Kopf. Ich traf den Mörder von Eleonore wieder. Er kam her, um sich zu entschuldigen. Na, der hat eine gekriegt, eine Entschuldigung. Mit dem Messer, das ich ihm in den Leib rammte. Mein Vater war Fleischer. Ich wusste, wie man diese Art von Kerlen am Fleischerhaken aufhängt. Ein Kerl ohne Gesicht, der aussah wie ein schlechter Traum. Plötzlich befand ich mich in der Fleischerei meines Vaters. Er sagte mir: Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Du hast Schneid. Du wirst drüber wegkommen. Wobei er mir liebevoll auf den Rücken klopfte. Ich brachte das Schwein in die Kühlkammer. Als ich ihn mir ein letztes Mal ansah, hatte er mein Gesicht. Ich bekam so einen Schreck. Am Morgen haben wir im Mund den Geschmack unserer Träume. Er hat den Mörder von Eleonore abgemurkst. Und den Mörder in sich drin. Ich glaube, dass er sich Vorwürfe macht, darauf bestanden zu haben, dass meine Mutter arbeiten geht, um etwas rauszukommen. Mein Vater hatte die letzten Steine seiner Vergangenheit in den aufgetauten Fluss geworfen. An einem Eisblock nagen. Eine echte Sauerei. Letzten Frühlingsanfang hatten wir Kiesels Karre auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt dermaßen gut eingeparkt, dass dazwischen gerade noch 2 Finger Platz war. Von oben aus Shirleys Wohnung sah man alles. Wir hatten die Wagen so eingeparkt, dass es aussah wie ein Kreuz. Kiesel sah man an, dass er fluchte wie ein Bierkutscher. So, Shirley. Und das ist nur der Anfang. Das hilft dir vielleicht etwas auf die Sprünge, ihn richtig leiden zu lassen. Am nächsten Tag hatten wir seinen Wagen auf 4 Eisblöcke gebockt und ihm die Räder aufs Dach gelegt. Glück für ihn, dass es nicht taute am Tag drauf. Wir haben uns bepisst vor Lachen. Das geglückte Treffen. Shirley tauchte auf im Mai zu einem Zeitpunkt, zu dem sich kein einziger Stein mehr auf dem Gelände befand. Wenn man nichts erzwingen will, wenn man nicht mehr gegen das Leben ankämpft, wenn man den Dingen ihren Lauf lässt, dann regelt sich alles ganz von alleine. Ohne jede Anstrengung. Ich komme, um dir bei deinem Garten zu helfen. Ich habe schon in einem Gewächshaus gearbeitet. Ich kenne mich da aus. Siehst du, hier neben deinen Tomatenpflanzen müsste man Blumen sehen, um die Fliegen zu vertreiben. Ich weiß, du redest nicht gerne. Ich werde dir helfen, ohne zu schwatzen. Okay? Ich habe sie nicht weggeschickt. Das ist eine, die hat was an sich. Sie weiß es nicht. Aber schon seit 2 Jahren geht sie mir nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht wegen des Kupfermedaillons. Ich stelle mir ständig ihr Gesicht auf meinem Rücken vor. Wir arbeiteten im Garten, ohne ein Wort. Wir steckten die Samen. Ich aß mein Mittagessen. Sie ihren Lunch, den sie mitgebracht hatte. So machten wir das. Auf Wolfstatzen. Auf Wolfstatzen kann man sich ihm nähern. Um uns herum schwirrten die Fliegen unter dem großen Baum hinterm Haus im Schatten. Ohne ein Wort. Nach 3 Tagen waren wir mit dem Garten fertig. Ganz ohne etwas zu sagen. Ein paar banale Sätze. Bleib heute zum Abendessen. Als Dankeschön für den Garten. Und auch für das Kupfermedaillon. Ich musste lachen. Ach ja, stimmt. Das Medaillon. Ich dachte an das Herz. Eingeklemmt unter einem Stein. Ich bin froh. Aufgeregt. Meinen Vater mit einer anderen Frau an unserem Tisch zu sehen. Außer der Tierärztin war keine Frau im Haus gewesen. Außer mir natürlich. Pascal brachte uns zum Reden. Wir lachen. Wir essen. Aber die Vergangenheit kommt nicht auf den Tisch. Ich rede zu viel. Mehr als er. Man muss Geduld haben. Pascal ist nett. Sie war es schon, als sie zum Bücherausleihen kam. Wir sprachen von den Büchern, die wir gut fanden. Wir machten eine Flasche Wein auf. Pascal hat ein Glas mitgetrunken. 2 Tage später bin ich noch mal hingegangen. Ich brachte Wiesenblumen mit, um sie in die Milchflasche zu stellen. Pascal, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich hatte sie im Kopf. Ich wartete, dass es zum Herz runterstieg. Dort war wieder Platz für jemand Neues. Ich fühlte es. Er findet, dass sie gut arbeitet. Geschickte Hände hat. Nach 3 Wochen, glaube ich, hielten sie es nicht mehr aus, sich nur anzulächeln. Am Abend zuvor habe ich sie gesehen, wie sie sich über die Lippen strichen, ganz sacht, mit geschlossenen Augen. Man hätte meinen können, dass alles sehr bedeutend und ernst war, dass sie in die Ewigkeit eintauchten. Ich kannte das auch, mittlerweile. Als ich klein war, war mein Vater Fleischer. Ich kam in einer Fleischerfamilie zur Welt. Meine Mutter hatte einen Bruder, der ein Landhaus in der Gegend von Saint-Basile besaß. Dort verbrachten wir unsere Sommer. Schließlich und endlich bin ich nach Montreal gegangen, um mich niederzulassen. Dort lernte ich Eleanor kennen und hatte ein Kind mit ihr. Wir erzählten uns von früher. Wir verabredeten uns immer für den nächsten Tag. Das übliche Gehabe von Verliebten. Mit dem Fahrrad endlose Pfade entlangfahren. Sich in einem noch unberührten Wald verlieren. Ohne Weg und Steg und ohne jede Spur von Menschen. Unberührt, um sich neu zu binden. Unerforschtes Gebiet. Unerwartet. Von vorne anfangen. Unberührt. Ich war ganz und gar mit ihm. Ich fühlte, dass er verliebt war. Ich war unberührt. Sich ganz aufgeregt einen Haufen Dinge erzählen. Es ist gefährlich, sich zu verlieben. Ich habe Angst. Angst vor dem, was mir widerfahren wird. Angst vor dem, was Pascal widerfahren wird. Sie ist dann jeden Tag zu uns gekommen. Wir haben viele Sachen auf dem Grundstück geschafft. Zusammen. In diesem Sommer blieb ich fast alle Abende über Nacht. Wir schliefen im Stall. Clement hatte seine Matratze auf den Heuhaufen rübergeschafft. Damit Pascal nicht gestört wird. Die Anfänge sind immer laut. Die Liebe schärft alle unsere Sinne. Ich bin glücklich. Ich meine, es geht mir gut. So vieles ist anders. Ich schaue dich an. Deine Haare, deine Augen, dein Geschlecht, deine Brüste. Wie schön du bist. Wie sehr deine Augen strahlen. Man kann sehen, dass du verliebt bist. Schau dir meine Augen an. Siehst du, dass ich ganz bei dir bin? Ich fühle deinen warmen Rücken auf meinem Körper. Wenn du mich bei der Haut meines Herzens, bei der Haut meiner Augen nimmst, wenn du mir ein Stück Haut ausreißt, das ich dir gebe, dann geht es mir gut. Ich erinnerte mich nicht mehr daran, wie man vom Streicheln eine Gänsehaut bekommen kann. Ich hatte vollkommen vergessen, wie es war, miteinander zu schlafen. Ich dachte gar nicht mehr daran. Weißt du, mit dir fühle ich mich schön. Du gibst mir alles wieder. Mit Eleonors Verschwinden hatte ich alles verloren. Mit dir bekomme ich alles zurück. Weißt du, mit dir fühle ich mich schön. Ich habe oft daran gedacht, wegzugehen. Tapetenwechsel machen. Weit, weit weggehen. Da lang. Ich packte meine Sachen. Ich wollte abhauen. Ich stieg in den Pickup. Ich fuhr 6 Stunden in einem durch, ohne anzuhalten. Eine Straße, die mich woanders hinbringen sollte. Aber eigentlich fuhr ich im Kreis. Meine Mutter sagte mir, du rennst vor dir selber weg. Eines Tages sagte sie mir, ich sitze in der Falle. Ich sitze in der Falle. Eine Falle. Eine Falle. Ich weiß, dass ich in dich verliebt bin. Ich weiß, dass ich in dich verliebt bin. Sie sprach nicht zu Ende. Ich bin nicht mehr gerne mit den Jungs zusammen. Aber es gibt etwas, was mich mit ihnen verbindet. Nach 10 Jahren gibt es Versprechen zwischen uns, die... Ich verstand nicht. Sie sagte mir etwas von Prüfung, von einem Liebesbeweis, den ich ihr bald werde geben müssen. Einen übermenschlichen Liebesbeweis. Ich hatte sie angelächelt. Ich dachte nach. Welche Art von Prüfung? Während ich den Kuhstall sauber machte, sagte sie mir ins Ohr. Glaubst du, dass die Menschen, die sterben, eines Tages wieder auferstehen? Eines Tages wieder auferstehen? Wenn ich weggehe, komme ich wieder. Versprich mir, dass du mich wieder zu dir nimmst. Dass wir weiter zusammenleben. Ich hebe den Kopf und schaue sie an. Ja, sage ich kurz und wundere mich. Eine Kuh pisst mir auf die Füße. Shirleys nackte Beine bekommen auch etwas ab. Sie trocknet sich mit einem Handtuch. Gestern habe ich die Kleinen wieder gesehen. Sie würden mich gerne kennenlernen. Das sind üble Kerle, deine Jungs. Okay, du lädst sie ein für Sonntag auf ein Bier. Auf 1, nicht auf den Kasten, klar? Sie kamen wieder. Jeden Samstagnachmittag. Das ging dann bis zum Morgen. Von Juli bis Mitte August. Ich hatte Shirley gebeten, erzähl den anderen nichts über mich. Die Jungs waren ganz nett. Schließlich redeten wir über Politik. Sogar über Philosophie. Seine Rückenschmerzen verschwanden von Tag zu Tag mehr, seitdem er Shirley kannte. Die Liebe kann eine Landschaft verändern. So sehr, dass die Jungs vorgeschlagen hatten, sie sollten heiraten. Heirat hin oder her. Es wurde festgestellt, dass Kiesel seinem harten Steinedasein ein Ende gesetzt hatte und dass man das feiern musste. Sie wollten seine Junggesellenzeit begraben, wie man so sagt. Ich scheiß auf dein Verknalltsein! Lass mich in Ruhe! Shirley, hör zu, wir hatten uns geschworen, Versprechen zu halten. Ein Versprechen, hörst du? Gesprochene Worte, Worte, die zusammengehören, so wie die Finger meiner Hand zusammengehören. Und du hältst dein Versprechen nicht, weil du diesem Kiesel hörig geworden bist. Ich sehe keinen Grund mehr, mein Versprechen zu halten. Du hast alle Gründe dieser Welt. Du gehörst immer noch zu uns. So eine Gruppe und so einen Schwur macht man nicht kaputt. Scheiß auf die Gruppe. Ach, scheiße, Shirley, du hältst dein Versprechen. Geh nicht weg, Shirley. Ich werde schon dafür sorgen, dass du dein Versprechen hältst. Eines Abends werde ich mir die Pascal von Kiesel einladen. Mach doch. Du hast dein Leben, ich hab meines. Dann werde ich sie an mein Bett binden. Mit zarten, kleinen Liebesbanden. So wie die Kuh von Maillot, da sie sich nicht mehr bewegen kann. Und dann tätowiere ich ihr auf ihren kleinen, jungen Busen Kiesel. Du dreckiges Mistvieh. Eine teuflische Spazierfahrt. Wir feiern meinen Geburtstag. Nach alter Sitte. Am 11. August. Wir trinken. Aber hallo. Wir brieten ein Lamm am Spieß. Es war ganz schön was los bei uns auf dem Gelände. Als wir das Lamm gegessen hatten, wurde ich gefangen und auf einem Stuhl festgebunden. Mit nacktem Oberkörper. Mir wurden Eier an den Kopf geschmissen. Sirup, Mehl, Bier ausgekippt. Lorbeerblätter, Hühnerfedern, Konservendosen mit Speck und Bohnen. Mit Ragout. Ich war verschmiert von oben bis unten. Ich lachte ihm zu und schrie: Ich liebe dich! Die Jungs lachten wie verrückt. Einen Moment lang dachte ich, dass sie ihm ernsthaft wehtun. Zu zweit hingen sie an ihm dran. Macht keinen Quatsch, Jungs. Schluss jetzt! Und zwar schnell! Ich blieb bei den anderen. Coco lief mir ständig nach. Ich wollte aber nichts mehr von ihm wissen. Der Brauch will es, dass man eine Ehrenrunde durchs Gelände und durch die Straßen des Ortes macht. Sie hatten das Hotel Princesse reserviert, um da abends weiterzufeiern. Festgebunden auf meinem Stuhl auf der Ladefläche des Pickup. Man amüsiert sich kräftig auf meine Kosten. Es geht los. Pascal sitzt vorne, um mich auf der Ladefläche im Auge zu behalten. Coco sitzt am Steuer seines roten Pickup. Ich zwinkere von draußen Pascal durchs Fenster zu. Die Jungs hatten mir gesagt, ich solle im ersten Wagen mitfahren. In der Karre von Flagot. Ein grotesker Umzug. Ich lachte. Ich muss pissen! Piss dir in die Hose, Kiesel! Wir standen durch. Ich hatte Mühe zu atmen. Ich war der Letzte auf der Strecke. Die Kamelkarawane vor mir wirbelte Massen von Staub auf. Ich dachte, ich ersticke. Ich fand, dass wir viel zu schnell fuhren. Auf Teufel komm raus. Warum fährt Shirley so schnell? Bei einem Schlenker hat sich ein Auto überschlagen. Fängt Feuer. Am Steuer ein Körper in Flammen. Wir kommen als Letzte am Unglücksort an. Ich renne vor, da wo die Jungs stehen. Krimi rast an uns vorbei wie ein Wilder. Er fährt zurück in Richtung Ort. Ich bin nicht da. Lass mich zufrieden. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Lass mich zufrieden. Die Sprache der Wut. Coco wollte nicht, dass wir gucken gehen. Shirley war tot. Lebendigen Leibes verbrannt. Mein Vater ist wieder verrückt geworden. Seine Augen starrten ins Leere. Jenseits aller Wut. Leer. Zu Hause angekommen, half ich ihm, seine besudelten Klamotten auszuziehen. Er glich einem gelähmten Säugling in einer warmen Badewanne. Als wir hier ankamen, schlief Clermont nachts nicht mehr. Tagsüber aß er nichts, sagte nichts. Die vier Jungs kamen reihum zu uns. Wir werden immer da sein, wenn du uns brauchst. Wir glauben, sie hat dich geliebt, wie sie noch nie jemanden geliebt hat. Clermont verzog keine Miene. Clermont? Willst du, dass wir mit den anderen zur Beerdigung gehen? Keine Antwort. Ich wagte nicht wegzugehen und Clermont in diesem Zustand alleine zu lassen. Verdammte Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Immer sind es die Frauen, die sich um die Kerle kümmern müssen. Du warst verdammter Jammerlappen. Mich fragst du nicht, wie es mir geht. Steh auf, Clermont, wir fahren in den Ort. Ich mache mir Sorgen, was da vor sich geht. Ich will da nicht hingehen. Wenn man seine Frau zum zweiten Mal verliert, stirbt man ganz. Ich hatte Angst vor Clermont. Es arbeitete in ihm. Also wenn du nicht mitkommen willst, fahre ich alleine. Ich hatte Angst davor, alleine zu sein. Ich schmollte wie ein kleines Kind. Ich lief hinter ihr her zum Auto. Sie fuhr. Ich ließ mich gehen. Ich presste meine Hände zwischen die Beine, um sie zu wärmen. Ich zitterte, obwohl es draußen so heiß war, dass der Asphalt schmolz. Es war Mitte August. Bald ging für mich die Schule wieder los. Was wird das für ein Jahr werden? Ich fuhr. Um in den Ort zu kommen, muss man über die grüne Brücke, die den Steinfluss überquert. Direkt neben dem Friedhof. Clermont saß vor mir. Halt an! Was? Halt an! Ich hielt den Wagen am Straßenrand an. Ich wusste nicht, was in seinem Kopf vorging. Aber er explodierte. Flagot, Coco, Dédé und Grenouille saßen so, dass sie jeder sehen konnte, auf dem Friedhof und tranken Bier. Sie hatten darauf gewartet, dass wir vorbeifuhren. Dabei, im grünen Gras, saß Shirley und wartete auch. Mein Vater explodierte wie eine Flasche, die man schüttelt und ins Feuer stellt. Hör auf, Papa. Komm her, wir hauen ab! Schrie ich ihn an und heulte dabei. Eine Riesenschweinerei! Eine Riesenschweinerei! Ich bewarf sie mit Steinen vom Weg. Ich wollte, dass der Zauber ein Ende hat. Ich hatte Angst vor dem, was ich sah. Die Jungs warfen mit ihren leeren Bierflaschen zurück. Wir erreichten uns nicht. Wir warfen uns üble Worte an den Kopf. Ich verstand nichts. Shirley versuchte wegzulaufen. Coco hielt sie zurück. Ich brüllte Coco an, er solle mich loslassen. Ich hätte mein Versprechen gehalten. Das Spiel sei damit beendet, ein für alle Mal. Ich würde mein Leben jetzt neu beginnen. Ich schrie. Er hörte nicht. Ich gab ihm einen Tritt. Der saß. Er krümmte sich. Shirley, wenn du gehst, dann bin ich weg. Endgültig. Als Clermont sah, wie Shirley auf uns zukam. Steig ins Auto. Wir fahren nach Hause. Kehrt gemacht auf der Straße vor der grünen Brücke. Ich sah Shirley im Rückspiegel. Sie rannte durch den Staub. Warum ist das Leben nicht einfacher? Shirley! Shirley! Mama! Mama! Ich habe Angst vor mir. Ich habe Angst. Vor 7 Jahren kam ich mit meiner Tochter hier an. Hier. Hier. Und hier ist es auch, dass alles zu Ende geht. Genau wie du sagst, Charlie. Genau wie du sagst. Du. So wie man eine Frau nicht fragt, warum sie einen Mann mehr liebt als einen anderen, so fragt man auch einen Mann nicht, warum er sein Haus niederbrennt. Warum er alles um sich herum zerstört, wenn er zugrunde gerichtet wurde. So ist es. Ich habe Angst. Ich will nichts mehr sehen. Nichts sehen. Mit einem Benzinkanister hat er Feuer gelegt. Auf der Veranda hinterm Haus. Nichts sehen! Shirley! Ich hatte keine Worte mehr. Shirley. Als Shirley völlig entkräftet ankam, stand die Sommerküche schon hoch in Flammen. Eine schwarze Wand verhängte den blauen Himmel. Herr Plamondon vom Krähenacker rief die Feuerwehr. Es war zu spät, das Haus war nicht mehr zu retten. Shirley. Mit meinem Jagdgewehr schoss ich einmal in den Boden, um ein Loch zu machen, und einmal in den Himmel, um ein Loch reinzubohren. Für den Fall, dass ich eine Seele hatte. Dann so, Richtung Kopf, um mir den Schädel zu lüften. Flagot war da. Er schrie mir von Weitem zu, denn er hatte Angst, dass ich auch auf ihn ziele. Coco! So wichtig ist das Leben nicht, dass es sich lohnt, dafür zu sterben. Wir sind Freunde. Wir halten zusammen. Der Planet macht gerade einen bösen Moment durch. Halt durch, Coco. Die Zeiten werden sich ändern. Es ist immer so, wenn ein Jahrhundert zu Ende geht. Mama. Shirley kommt auf mich zu. Ich sehe sie ganz verschwommen durch meine Augen. Ich weine, weil das Haus brennt. Clermont drückt sein Gesicht auf den Boden, nahe beim Baum. Ein Baum, den die beiden Verliebten im Juni dahin gepflanzt hatten. Charlie heult wie ein Schlosshund. Auf allen Vieren schleppt sie sich durchs Gras und bittet um Vergebung. Ich schreie ihr zu. Elendes Miststück! Nichts als ein Miststück! Ist es das, was du wolltest? Ihn umbringen! Mein Vater reißt den kleinen Baum aus. Er schlägt ihn auf den Boden. Mit seinen Händen, die vor Wut zittern. Der Schlosshund sagt zu Clermont. Clermont, hör zu. Clermont, hör zu. Clermont, hör zu, hör zu. Ich wollte das, ich nicht, wollte tun. Das nicht tun. Wegen einem Versprechen, wegen einem Versprechen, das ich halten musste. Auf Leben und Tod. Auf Leben und Tod. Jetzt brauche ich ihn, deinen Liebesbeweis. Jetzt brauche ich ihn, deinen Liebesbeweis. Ich gehöre dir für den Rest meines Lebens. Ich gehöre dir für den Rest meines Lebens. Nimm mich. Nimm mich. Nimm mich. Die große, unerträgliche Hitze zwingt meinen Vater, sich auf den Boden zu legen. Mit dem Unterarm verdeckt er sich die Augen. Er ist kraftlos, wie betäubt. Aus dem Mund läuft ihm der Speichel. Er ist im Wahn. Er stockt, wird ganz ruhig. Sie nähert sich seinem Kopf auf allen Vieren. Sie streicht seine Haare hinter seine Ohren. Sie spricht ganz leise zu ihm, wie in ein offenes Buch. Ich höre nur das Prasseln und Knistern des Hauses. Des Hauses in Rot und Schwarz. Geh nicht weg von mir. Mit mir wirst du die Erde wieder zum Leben bringen. Wir werden Dinge tun, die kein anderer tut. Ich werde mich auf die Erde legen. Ich werde mit der Erde sprechen, damit die Bäume wieder wachsen. Über Nacht. Morgen werden wir sie fällen, um daraus Bretter für unser Haus zu machen. Ich werde einen Wald wachsen lassen hinter unserem Haus. Mein Vater steht nicht wieder auf. Kiesel! Kiesel! Geh nicht von mir weg! Bleib da! Ich will es sagen, brüllen, wenn es sein muss. Geh nicht weg, mein Geliebter, geh nicht weg! Mein Vater steht nicht wieder auf. Ich werde dir eine Sprache zurückgeben. Wir werden Dinge tun, die kein anderer tut. Ich werde für dich Kinder aus meinem Bauch kommen lassen. Eine Armee von Kindern. Wie Orgelpfeifen. Mein Vater steht nicht wieder auf. Geh nicht, Herr Kiesel. Woanders, da verlierst du dich. Ich will dich. Wir werden ein Haus bauen. Wir werden in einem Bett schlafen. Wir werden an einem Tisch essen. Ich nehme dich in meine Arme. Sag ja. Sag ja. Ich bin jetzt frei. Es ist überstanden. Mein Vater steht nicht wieder auf. Ich bin jetzt 18. Ich habe mir gerade die Trümmer des Hauses nochmal angeschaut. Alles ging so schnell. So schnell. Vor einigen Wochen lag mein Vater hier auf dem grünen Rasen. Kurz zuvor hatte er seine zweite Haut in Flammen gesteckt. Er wird nicht wieder aufstehen. Ich bin los, um Shirley und Clermont wiederzufinden. Da bin ich bewusstlos geworden. Ich sah, wie aus ihren beiden Körpern die Herzen über meinem Kopf aufstiegen. Plötzlich fing das Herz meines Vaters an, im Kreis zu taumeln. Kraftlos. Verloren. Ein Herz, das die Orientierung verliert. Shirleys Herz umflatterte es, um es zu trösten. Dann sah ich, wie beide Herzen in ihre Körper zurückkehrten. Danach tauchte das Herz von Eleonor auf. Mama. Mama. Was wird aus mir werden? Tröste mich. Tröste mich. Sie sprach zu mir mit meiner eigenen Stimme. Pascal. Eines Tages wirst du dich sehr stark fühlen. Du wirst auf ein Feld laufen, wirst den Himmel herunterreißen und wirst ihn durch den Fluss schleifen. Dann gehst du in die Berge und schmeißt sie in den Matsch. Dann zerreißt du die Erde mit deinen Zähnen. Erschöpft und ermüdet legst du dich ins Nichts und wirst dort ein Nest bauen. Ruhig. Ganz ruhig. Da weinte Shirley und trocknete mir das Gesicht mit ihren Händen. Mein Vater wird verloren bleiben. Er ist nie wieder aufgestanden. Verloren in sich selbst. Fort aus der Welt. Alles ging so schnell. Ich bin jetzt 18. Ich gehe weit weg von hier. Eine Todesanzeige. Ich ging ins Leichenhaus, um mit Coco zu sprechen. Alle, die da waren, flüsterten mit Tränen im Gesicht. Ich schrie. Jack! Totenstille. Vor dem Sarg, über meinem Kopf, mit ausgestreckten Armen, hielt ich einen dicken Gesteinsbrocken. Jack. Niemals. Niemals, hörst du? Nie werde ich aufhören zu leben. Vor alle Augen werde ich ein Stein werden. Ein Stein, der mit Kiesel Hochzeit feiern wird. Ich werde niemals aufhören, mit der Erde zu sprechen. Niemals aufhören, Blumen wachsen zu lassen. Ich werde nicht sterben, Chuck. Ich ließ den Brocken fallen. Mit dem Leben tanzen. Ich liebte sie, diese Fotos hier. Shirley, Flagot, Grenouille und Dede. Gesichter auf Papier, die für einen Körper aus Staub stehen. Aus Asche bist du geboren und zu Asche wirst du wieder. Als ich wegging, wusste ich, dass die Jungs etwas tun würden, etwas aus sich machen. Sie werden an einen anderen Ort ziehen. Sie werden heiraten. Sie werden sich ihre eigene kleine Welt schaffen und sich einreden wollen, dass es schön ist, das Leben. Denn das ist es ja, was die Menschen am Leben hält, bis sie dann ihren schönen Tod sterben. Gulka hatte mir das Gehirn zerbissen. Ich starb in dem Blut, das mir meine Mutter gegeben hatte, damit ich ein glückliches Leben lebe. Ich sehe meine Mutter weinen, als sie mir ihr Hochzeitsfoto in die Hände legt. Mein Grab ist nicht weit von dem der guten alten Thibodeau. Tanz. Tanz. Tanz mit dem Leben. Kieselasche nach dem Bühnenstück Cendre de Caillou von Daniel Danis. Aus dem kanadischen Französisch von Andreas Jandl und Christine Pettinger. Shirley, Christine König. Coco, Matthias Walter. Clermont, Christian Redl. Pascal, Karina Plachetka. Stimme, Joachim Schönfeld. Schnitt, Sabine Winkler. Ton, Alexander Brennecke. Regieassistenz, Gabriele Figge. Hörspieleinrichtung und Regie, Ulrich Lampen. Produktion, Deutschlandradio Berlin 2004.